Teil 6. Übung 2. Hören Sie die Uhrzeit und lesen Sie laut mit. Es ist 2 Uhr. Es ist 2:10. Es ist 2:15. Es ist 2:20. Es ist 3:05. Es ist 2:30. Es ist 3:05. Es ist 3:20. Es ist 3:15. Es ist 3:10. Es ist 3 Uhr.